In den USA haben sich Film- und Serienproduzenten mit der Gewerkschaft EIC auf einen neuen Vertrag geeinigt und somit einen Streik in der Branche abgewendet. Die International Alliance of Theatrical Stage Employees, der unter anderem Kameraleute, Maskenbildner und Tontechniker angehören, teilte mit, die Verhandlungsführer hätten sich auf einen neuen Dreijahresvertrag geeinigt. EIC vertritt rund 60.000 Beschäftigte. Wären diese in den Streik getreten, hätte dies bedeuten können, dass zahlreiche international erfolgreiche Filme und TV-Serien nicht wie geplant hätten weitergedreht werden können. Die Gewerkschaft hatte mehr Lohn und mehr Ruhezeiten gefordert. Das Wetter: im Norden bedeckt, gebietsweise etwas Regen oder Sprühregen. In der Mitte bewölkt, im Süden überwiegend sonnig. Höchstwerte von 11 Grad im Norden bis 17 Grad an den Alpen, bei Dauernebel 10 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk. Rock etc. Seit mehr als 20 Jahren machen Blackberry Smoke handfesten Southern Rock. I look out into the audience and when we play live and when you see heads moving, that means you dig it. That's dancing, you know. Your brain is the synapses are firing. It's like, yes, yeah, I get it. Verwurzelt sind die fünf Musiker im US-Bundesstaat Georgia, seinen Menschen, seinen Geschichten und vor allem seiner Musik. All the music I love comes from the southern United States. None of it comes from New York or California. It all comes from here. Straight Outta Georgia, die amerikanische Band Blackberry Smoke, eine Sendung von Tim Baumann. Yes, Pointiertes, kräftiges Gitarrenspiel, groovende Rhythmusgruppe, verspielte Orgelakzente und ein Frontmann, der sein Publikum mit Slidespiel und anschlussfähigen Texten, vor allem aber mit seinem ruhigen Charisma in den Bann zieht. Die Band Blackberry Smoke mischt Blues, Gospel und Country-Elemente mit bodenständiger Rockmusik und ist seit mehr als 20 Jahren Teil der Southern-Rock-Szene der Vereinigten Staaten. Blackberry Smoke, das sind Schlagzeuger Britt Turner, sein Bruder Richard Turner am Bass, Gitarrist Paul Jackson, Keyboarder Brandon Still und vor allem ihr musikalischer Kopf, Leadgitarrist und Sänger Charlie Starr. Er erzählt, wie im Jahr 2000 alles angefangen hat. I don't know. It's just there's so many bands, you know, with a similar story. Ich weiß auch nicht. Es gibt so viele Bands, die eine ähnliche Geschichte haben. Man hat viele gemeinsame Bekannte und irgendwann heißt es dann, hey, du solltest wirklich mal mit dem und dem zusammenspielen. Damals war die Musikszene in Atlanta auch sehr überschaubar, zumindest was die Musik anging, die wir machen wollten. Also war der Pool an Leuten ziemlich seicht und man traf quasi zwangsläufig irgendwann aufeinander. In den gut 20 Jahren ihres Bestehens wurde die Band nicht umbesetzt, nur erweitert. Selten in diesem doch auch so schnelllebigen Geschäft. Dennoch fiel die Party zum 20. Jubiläum eher nüchtern aus, erzählt Charlie Starr. We didn't have a party or anything, or a cake. Wir hatten keine Party und auch keinen Kuchen. Wir haben uns nur kurz angeschaut und gesagt, Mensch, Glückwunsch, 20 Jahre. Und dann sind wir wieder an die Arbeit gegangen. Ihre Arbeit, das bedeutet für Blackberry Smoke vor allem Konzerte, Konzerte, Konzerte. Nach der Covid-Pause haben sie sich direkt wieder auf Tour begeben. Eine Jubiläumsshow war aber auch hier nicht drin. Eine Jubiläumsshow hätte auch keinen Sinn gemacht, weil wir sowieso bei jedem Auftritt versuchen, möglichst alle Songs unterzubringen. Also natürlich nicht jeden Song an jedem Abend. Aber wir wechseln durch und versuchen, alles Material regelmäßig anzupacken. Das wäre also überhaupt nichts Besonderes gewesen. Keine leichte Aufgabe, denn an Material hat sich im Lauf der Jahre einiges angesammelt. Mit You Hear Georgia hat die Band Blackberry Smoke im Mai ihr 7. Studioalbum veröffentlicht. Dazu kommen 2 Live-Alben und eine Handvoll EPs. There are none of them I'm sick of, if that's the question. But they do with each record. Mit jedem Album kommt zwar neues Material in den Katalog, das man dann gerne spielt, weil es neu ist, aber es gibt keinen Song in unserem Repertoire, auf den ich keine Lust mehr hätte. Außerdem will ich natürlich nicht, dass sich einer von den Alten übergangen fühlt. Ich liebe sie einfach alle. I love them all. Two six-packs of Shiner, 99-cent butane lighter, Lucky Strikes and a fifth of Patron. Ice down that igloo cooler, tank of gas at all to do her, I can feel a good one coming on. Throw in Ray Wiley Hubbard, sing along to Redneck Mother, any blues I had before are gone. Another working week is over, no chance of staying sober, I can feel a good one coming on. Yeah, we're gonna roll all night, we're gonna get the feeling right, we're gonna keep this party rocking till the break of dawn. Yeah, I can feel a good one coming on. Three blondes in a ragtop Mustang followed us down to the lake and didn't have to think about that too long. Skinny dipping in the bright moonlight, situation couldn't be more right, I can feel a good one coming on. Yeah, we gonna roll all night, we gonna get the feeling right, we gonna keep this party rocking till the break of dawn. Yeah, I can feel a good one, feel like a good one, I can feel a good one coming on. We'll be right back. take her down. We gonna roll all night. We gonna get the feeling right. We gonna keep this party rocking till the break of dawn, yeah. I can feel a good one. Yeah, I feel like a good one. I can feel a good one coming on. Good One Coming On vom zweiten Album Little Piece of Dixie. Ein klassischer Country-Rock-Feel-Good-Song mit Slide-Seufzern in der Strophe, der von einem perfekten Sommertag mit selbstgebranntem Schnaps und Nacktbaden erzählt. Heile Welt im Staate Georgia, damals noch in kleiner Vier-Mann-Besetzung ohne Keyboards, aber mit viel Südstaaten-Charme. Die musikalische Entwicklung der Band ist beachtlich. Waren ihre ersten Alben Bad Luck Ain't No Crime und A Little Piece of Dixie noch primär von harten Country-Rock-Nummern geprägt, hat sich der Stil der Band mit der Aufnahme von Keyboarder Brandon Still sukzessive ausdifferenziert. Die Musik schillert zwischen Rock'n'Roll, Southern Rock, Blues Rock und Country Rock. Recht konstant ist allerdings die Abneigung der Bandmitglieder gegen Star-Allüren. Und die haben Blackberry Smoke auf ihrem 2018 erschienenen Album Find a Light mit dem Song Nobody Gives a Damn in einen kraftvollen Rock'n'Roll-Song gegossen. Bleib bescheiden, lautet die Botschaft von Nobody Gives a Damn. So bescheiden wie die musikalischen Anfänge von Frontmann Charlie Starr. Als ich ein Teenager war, gab es in meinem Heimatdorf ein paar Jungs, die schon älter waren und immer nach Atlanta gefahren sind und dort Musik gespielt haben. Ich gehe nach Atlanta, hieß es immer. Ich schaffe es mit meiner Band nach Atlanta. Und für uns kleinere Kinder war dann natürlich klar, wenn ich 18 bin, gehe ich auch dorthin. All of us little kids are like, yep, so am I. When I turn 18, I'm going there too. Erinnert sich Charlie Starr mit einem Lächeln. Früh schon spielt er in Coverbands Gitarre und singt die Begleitstimme. Als ich zum ersten Mal bei einem Gig wirklich gesungen habe, war ich 17 und eigentlich Gitarrist in einer Coverband. Wir spielten Aerosmith, Lynyrd Skynyrd, die Allman Brothers, die Doors, eben Songs, die die Leute kannten. Wir wollten eigentlich nur, dass die Leute Spaß haben und dabei $200 verdienen. We wanted to make them dance and drink beer and make $200, you know. Da gibt das Schicksal ihm einen Wink. Und dann ist unser Sänger abgesprungen. Und der Schlagzeuger, der unser Bandleader war, hat gesagt, Charlie, dann musst du das machen. Wir brauchen diese $200. Ich hatte aber Angst und sagte, nee, das kann ich doch gar nicht. Aber er hat gesagt, Mensch, du singst doch sowieso die Begleitstimme. Komm schon, tu es. Und dann habe ich es eben gemacht. Und ich habe es nie bereut. Starr braucht eine Weile, um seine Stimme wirklich zu finden. Anfangs orientiert er sich an seinen musikalischen Helden, an Robert Plant von Led Zeppelin oder Steven Tyler von Aerosmith und verzweifelt daher an seinen eigenen stimmlichen Kapazitäten. Noch auf den ersten Blackberry Smoke-Alben verausgabt sich Starr immer wieder, am deutlichsten im Song Nothing For You vom Debütalbum Bad Luck Ain't No Crime. Ich musste auf den ersten Alben erst langsam herausfinden, wer ich als Sänger sein wollte. Und das ist verdammt schwer. Ich sang weit außerhalb meines Stimmumfangs und presste immer so hart, wie ich konnte. Und dann findet man irgendwann heraus, wo man sich wohlfühlt. Auf Tour gehen hilft dabei sehr, weil man herausfindet, was man 5 Abende hintereinander singen kann und was nicht. Und am Ende des Tages ist Singen auch einfach Kommunikation. Man erzählt eine Geschichte in Text und Musik. Eine der wehmütigsten dieser Geschichten im Repertoire von Blackberry Smoke ist der Song One Horse Town vom Album The Whippoorwill. Und der ist bei den Anhängern der Band so beliebt, dass Charlie Starr ihn auf Konzerten kaum noch mitsingen muss. Hinzu kommt: Seine Stimme mit dem leicht rauchigen Tenortimbre und dem deutlichen Twang wirkt aufgrund ihres begrenzten Tonumfangs überhaupt nicht ehrfurchtgebietend oder einschüchternd. Sie vermittelt eine Natürlichkeit und Mühelosigkeit, wie sie guten Geschichtenerzählern gegeben ist. Und die Fans hängen förmlich an seinen Lippen. In a tiny town where I come from, you grew up doing what your daddy did. And you don't ask questions, you do it just because. You don't climb too high or dream too much. With a whole lot of work and a little bit of luck, you can wind up right back where your daddy was. This little bitty town, it ain't nothing. Yeah, this one horse town. this little bitty town. Oh yeah, it ain't nothing new. We all stick around, 'cause they all tell us to. Swallow your pride just to keep your family proud. Die Anfangsjahre der Band sind wild. Zu wild. Zwar verkaufen sich die ersten zwei Alben nicht gerade wie geschnitten Brot, aber die Band erarbeitet sich ihren hervorragenden Ruf von Anfang an durch ein extrem hohes Pensum von Auftritten. Bis zu 250 Mal im Jahr stehen sie auf der Bühne. Eine Nebenerscheinung ist das exzessive Feiern. Drogen- und Alkoholexzesse bringen Frontmann Charlie Starr an seine Grenzen und die Band an den Rand der Auflösung. 2006 schwört er Alkohol und Drogen ab. Von da an geht es langsam aber sicher bergauf. Seine Erfahrungen verarbeitet er im Song Ain't Much Left of Me. Neben den griffigen Rockriffs, den Hammond- und Pianoklängen von Brandon Still und der wuchtigen Rhythmusgruppe sorgen bei Freunden prägnanter Textzeilen vor allem die Worte Well, my fall from grace was a sight to see für Begeisterung. So abgeklärt seine eigenen Abgründe zu schildern, das erfordert ein gehöriges Reflexionsvermögen. Was a sight to see. Good turn to bad, and bad turn to misery. I found out what it is and what it's not. And all I ask for sure ain't what I got now. Well, I've been rained on, ruled hard, and put up with. Dance with the devil till I'm in bits. And all I got. Left to me. I've been knocked down, drug out, and left for dead. Barely held together by a few old threads. Hey, I'm still here. There ain't much left to see, no. Blackberry Smoke mit Ain't Much Left of Me vom Album The Whippoorwill. Einen Grund dafür, dass die Band trotz Charlie Starrs anfänglicher Krisen und des lange ausbleibenden Erfolges über all die Jahre ohne Austritte oder Rauswürfe zusammengehalten hat, sieht der Frontmann in ihrer gemeinsamen musikalischen Vision. Es gäbe aber noch einen anderen Grund. Wir haben nie mit einem großen Label zusammengearbeitet, also konnten wir unser Schicksal sozusagen immer selbst bestimmen, soweit man darüber eben Kontrolle hat. Uns wurde jedenfalls nie gesagt, was wir tun sollten. Wir hatten immer die Zügel in der Hand. Anfangs arbeitete die Band noch mit kleinen Indie-Labels zusammen, die hauptsächlich Hilfe beim Vertrieb leisteten. Aber dann haben wir uns gedacht, weißt du was, das können wir auch selbst. Also haben wir unser eigenes Label gegründet und unsere letzten 4 Alben so gemacht. Flesh and Bone vom Album Find a Light. Ein Song mit massivem Stoner-Rock-Einschlag. Der Bass doppelt das Gitarrenriff und verleiht ihm so eine ungeheure Wucht. Der Gesang ist deutlich verzerrt und Britt Turners Schlagzeug stampft stoisch durch den Song, der durch Fade-In und Fade-Out kein Ende hat. Flesh and Bone ist nur eines von vielen Beispielen für die Experimentierfreude der Southern Rock Band, die völlig ungehindert jeglicher Label-Einflüsse, vor allem auf ihren jüngsten Alben, ihr klangliches Spektrum stetig erweitert. Das hat auch mit der in den letzten Jahren immer stärker spürbaren Präsenz zweier Mitmusiker zu tun. Benji Shanks an der Gitarre und Perkussionsspieler Preston Holcomb. They're friends who travel and tour with us. And make records with us. Die beiden sind Freunde, die mit uns auf Tour gehen und Alben aufnehmen. Ich würde sie nicht als vollwertige Bandmitglieder beschreiben. Touring Members nennt man sowas. Aber ich liebe es, mit ihnen Musik zu machen. Benji spielt schon seit 10 Jahren immer mal wieder sporadisch mit uns. Er hat vor diesem Album schon auf Like an Arrow und Find a Light Gitarre gespielt. Aber wie viele Gitarren sind zu viele Gitarren? I love three guitar bands. Ich liebe Bands mit drei Gitarren. Ich liebe dieses Lynyrd Skynyrd-Ding. Es ist einfach wunderschön. Darin liegt auch so eine Magie, wenn drei Leute drei völlig verschiedene Sachen spielen, wie sich das zu einem Stück Musik verwebt. Das finde ich ungeheuer spannend. There's a really interesting bit of weaving, you know, that goes on. Songs zu schreiben, die in großer ebenso wie in kleiner Besetzung gut funktionieren, das erfordert musikalisches Gespür und gute Absprache zwischen den Gitarristen. I mean, it's all about what you're trying to accomplish musically. Es kommt halt immer darauf an, was man musikalisch erreichen will. Derek Trucks zum Beispiel und andere, die spielen mit diesen riesigen Bands und erzielen damit so unglaublich groß klingende Musik wie Mad Dogs and Englishmen, Joe Cocker und Leon Russell. Und wenn sie die Songs dann auf eine fünfköpfige Band runterskalieren, dann ist es immer noch großartig, aber natürlich mit einem ganz anderen Vibe. Und ich glaube, das funktioniert bei uns genauso. Wir spielen im Moment diese Spirit of the South Shows. Und da sind nicht nur Preston und Benji dabei, sondern auch Cherie und Sherita Murphy, die Black Bettys, die den Hintergrundgesang machen. Die beiden haben auch auf dem aktuellen Album viel gesungen. Und dadurch wird das alles zu einem völlig anderen Ding. Es ist ein komplett anderer Sound und ich liebe das wirklich sehr. Manche Leute mögen das vielleicht überflüssig oder überladen nennen. Ich nenne es übermäßig toll. Es ist fantastisch. Es ist einfach so eine geballte Menge Musik. It's fantastic. It's just, it's a lot of music, you know? Bei aller Liebe zum Wandern zwischen den Stilen und Experimenten mit größeren Besetzungen bleibt für Charlie Starr trotzdem klar, there's beauty in complexity too. In der Komplexität liegt auch Schönheit. Aber ich denke, unsere Fans haben schon verstanden, dass wir keine Prog-Band sind. Also gibt es einen Song, der hat eine Strophe, einen Refrain, vielleicht eine Bridge, dann ein Solo, dann noch einen Refrain und das war's. Das ist der Song. Das macht Spaß. Das ist es, was die Leute bei der Stange hält und was auch uns bei der Stange hält. Man kann das einfach so genießen. Und dann ist am Ende immer noch Zeit, einen Part etwas auszudehnen oder ein bisschen zu jammen. Und das macht auch Spaß. Aber was noch mehr Spaß macht, ist danach wieder in einen guten, einfachen Song zurückzukehren. Einer der Songs, die mit dieser großen Besetzung hervorragend funktionieren, ist Waiting for the Thunder vom 2016er Album Like an Arrow. Hier vereinen Blackberry Smoke das Monumentale mit einer einfachen Songstruktur. Der stellenweise freistehend, fast wie eine Predigt wirkende Gesang der Strophe geht in einen Refrain über, der an den Alternative Rock von Living Color und ihren Hit Cult of Personality erinnert. Das Orgelsolo nimmt das Publikum mit auf einen Ausflug in die 70er Jahre und wird über einen Gitarrenpart wieder ins Gefüge des Songs zurückgeführt, der auf seinem ebenso schlichten wie kraftstrotzenden Hauptriff nach nur 4 Minuten ein Ende findet, nur um im Kopf noch lange nachzuwirken. Waiting for the Thunder, ein Song, der Kopf und Beine in Regung bringt. In der Southern-Rock-Szene der USA sind Blackberry Smoke wohl etabliert und haben sich damit auch den einen oder anderen Jugendtraum erfüllt. Denn aus den Vorbildern von früher sind längst Kollegen und Freunde geworden. The first time we played with Skinner was 2002, I believe. In Dallas, Texas. Das erste Mal haben wir 2002 mit Lynyrd Skynyrd gespielt. Ich glaube, das war in Dallas, Texas. Ricky Madlock und Gary Rossington haben uns vom Bühnenrand aus beobachtet. Und das hat uns echt nervös gemacht. Aber danach haben wir sie getroffen und sie sagten, Mann, wir lieben euch, Leute. Danke, dass ihr gespielt habt. Das ist total surreal. 7 oder 8 Jahre lang haben wir sie dann immer wieder mal auf Tour unterstützt. Immer so für 5 Tage. Und schließlich hatte ich sogar die Ehre, bei der Zeremonie Gitarre spielen zu dürfen, als Gary und Dale Rossington ihr Ehegelübde erneuert haben. Wenn mir das einer erzählt hätte, als ich 12 war, ich hätte ihm gesagt, du spinnst. In der Verbindung mit den Musikern der Allman Brothers Band schließt sich der Kreis. Denn Blackberry Smoke haben nicht nur zu verschiedenen Gelegenheiten mit ihnen zusammengearbeitet. Auf ihrer Spirit of the South Tour leisten ihnen mit der Allman Betts Band als Support nun ihrerseits die Söhne von Greg Allman, Dickie Betts und Barry Oakley Unterstützung auf der Bühne. Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers Band, Blackberry Smoke. Der Stil ihrer Musik unterscheidet sich teils erheblich, trotzdem spielen sie alle Southern Rock. Dafür ist schließlich eine Südstaatenherkunft konstituierend. Im Titelsong ihres aktuellen Albums You Hear Georgia verteidigen Blackberry Smoke ihre Heimat gegen pauschale Vorurteile. Denn der republikanisch-konservativ geprägte Süden hat nicht erst seit der Trump-Präsidentschaft einen zweifelhaften Ruf als Heimat rassistischer Hinterwäldler. Auch Charlie Starr betrachtet seine Heimat nicht uneingeschränkt positiv, liebt sie aber trotzdem sehr. There's still plenty of bad people. And Lord knows the South's had plenty of bad things happen. A lot of hate, a lot of violence. Es gibt immer noch einen Haufen wirklich übler Leute hier. Und Gott weiß, hier im Süden ist wirklich viel Schlimmes passiert. Viel Hass und viel Gewalt. Aber Mann, es gibt hier auch wirklich viele tolle Leute und viel Gutes. Und jede Musikrichtung, die ich liebe, kommt aus dem Süden. Okay, ein paar keltische Einflüsse aus UK sind auch dabei und natürlich die afrikanische Rhythmik und das Banjo, das ist auch aus Afrika. Aber wenn man all das hier rüber in den Süden bringt und sozusagen miteinander verheiratet, dann kommt dabei Country heraus und Bluegrass, Blues und Rockabilly und dann irgendwann Rock'n'Roll und natürlich Jazz. Also all die Musik, die mir wirklich am Herzen liegt, ist hier im Süden entstanden. Nichts davon kommt aus New York oder Kalifornien. Das ist alles von hier. None of it comes from New York or California. It all comes from here. What I'm talking about, I let you in. You Hear Georgia vom gleichnamigen Album der Southern Rock Band Blackberry Smoke. Die rhythmisch leicht versetzten Gitarren im Hauptriff gehen in fast schon provokativ countrymäßige, langgehaltene Slide-Klänge über. Die Black Baddies bringen durch ihren Gospel-Background-Gesang gar göttliche Autorität in Blackberry Smokes Pendant zu Lynyrd Skynyrd's Sweet Home Alabama. Entstanden ist das Album zu Pandemiebedingungen. Well, it's been tough. Naja, es war schon hart, vor allem 2020. Wir haben versucht, uns anzupassen. Wir haben Livestream-Shows gespielt und später, als das ging, Shows mit Social Distancing. Und das war halt, naja, anders. It was different. Die Lockdowns hatten für die Musiker aber auch ihre positiven Seiten. Ich habe 2020 mehr Songs geschrieben als sonst, weil ich so viel zu Hause war und nicht so viel zu tun hatte. Und Zugang zu meinen Gitarren und meiner ganzen Ausrüstung hatte ich ja. Also das war schon ein positiver Aspekt. Und ich denke, wir haben aus der Erfahrung ein gutes Album gemacht. Aber als wir das Album aufgenommen haben, war das auch wirklich eine willkommene Ablenkung. Wir waren alle so viel daheim gewesen. Da war es einfach großartig, ins Studio zu gehen und sich mal auf etwas anderes als Covid zu konzentrieren. Also war das Album natürlich hochwillkommen. So, that was welcome. Zumal die Band für ihr 7. Studioalbum nicht ganz unter sich bleiben musste. Produziert haben sie es mit Grammy-Preisträger Dave Cobb. Die Black Baddies singen auf mehreren Stücken. Benji Shanks sorgt für den von Charlie Starr so geliebten 3-Gitarren-Sound. Und auch Preston Holcomb spielte seine Perkussionsinstrumente live ein. Für 2 Titel haben sich Blackberry Smoke auch mit Gästen zusammengetan. Lonesome for Living, ein schnulzig klagender Country-Song, entstand in Zusammenarbeit mit Jamie Johnson. Und All Rise Again, eine musikalische Verarbeitung der Corona-Pandemie, gemeinsam mit dem ehemaligen Allman Brothers-Gitarristen und Government Mule-Frontmann Warren Haynes. Als wir beide im Lockdown waren, haben Warren und ich eines Nachts telefoniert und darüber geredet, was wir gerade so machen. Und er sagte, Mann, ich habe in einem Monat mehr Songs geschrieben als sonst in Jahren. Und ich sagte, ja, ich schreibe auch sehr viel gerade. Und dann haben wir entschieden, ein paar Lieder zusammenzuschreiben. Auf einem rhythmisch ausgefallenen Gitarrenriff aufbauend bildet der Song die gesamte emotionale Spannweite der Pandemie ab. Das überraschend angelegte Slide-Solo von Warren Haynes beschreibt die lähmende Trauer über den Verlust so vieler Leben. Im Kontrast dazu versprechen die kraftvollen Gitarrenakkorde gemeinsam mit dem hymnischen Refrain, dass auch diese furchtbare Zeit einmal zu Ende sein wird und wecken Vorfreude auf das Leben danach. Wenn das Leben wieder blüht und Blackberry Smoke endlich wieder 250 Shows im Jahr spielen können. Das war Straight Outta Georgia. Die amerikanische Band Blackberry Smoke, eine Sendung von Tim Baumann. Crazy days lie ahead, they say. A sign of these times or the price we pay. Looking at the world from behind my door. Trying to hold on to what I'm hoping for. Everything behind is getting hard. Screaming out to me. Now is the Deutschlandfunk. Eine Vorschau auf die nächste Woche. Inspiriert von einem Waldspaziergang in British Columbia, schrieb die amerikanische Komponistin Caroline Shaw das Streichquartett Evergreen. Eine Aufnahme aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal mit dem Viano String Quartet aus Los Angeles. Als wir zum ersten Mal zusammenspielten, den ersten Satz aus Mendelssohns letztem Streichquartett in F-Moll, war es schon nach den ersten Noten wie magisch auf der Bühne. Solch ein Erlebnis mit Kammermusik hatte bis dahin niemand von uns gehabt. Das Musikpanorama mit einem Mitschnitt vom Raderberg-Konzert. Montag um 21.05 Uhr. Ja, ich wohne hier am Stadtrand und freue mich, dass seit einiger Zeit ein Bauer bei uns 200 Hühner angeschafft hat. Und der verkauft nun die Eier. Was ist besser für die Umwelt, bio oder regional? Was steckt hinter Siegeln und geschützten Ursprungsbezeichnungen? Das sogenannte Regionalfenster, das ist eine freiwillige Kennzeichnung. Das ist aus unserer Sicht sehr gut, weil es eben einmal sagt, wo kommt eigentlich das Lebensmittel her, an welchem Ort wurde es verarbeitet und wie hoch ist eigentlich der regionale Anteil bei einem zusammengesetzten Lebensmittel. Im Marktplatz beantworten Experten ihre Fragen zum bewussten Lebensmitteleinkauf. Das gute Gefühl, hochwertige Produkte zu kaufen und hochwertige Produkte zu essen. Am Donnerstag um 10.08 Uhr. Es war einfach eine Welt, in der ich, sagen wir mal, mich geborgen wohlfühlte oder beim Lesen. Ja, der ist in seiner Welt, in seinem Zimmer und liest das. Den lass mal in Ruhe. Mütter und ihre schreibenden Söhne reden. Ich habe dir, das kann ich mich eben auch erinnern, ganz früh zu einem Geburtstag eine Geschichte geschrieben und die dir geschenkt. Ich habe das auch dir geschenkt, weil ich wusste, dass du gerne liest. Ich lese das noch zu Ende, dann komme ich. Ein Feature über lesende Mütter und ihre schreibenden Söhne. Am Freitag um 20.05 Uhr. Natürlich denke ich auch manchmal, hoffentlich kannst du davon leben. Nächste Woche im Deutschlandfunk. Kammermusik mit dem Viano String Quartet. Musikpanorama Montag 21.05 Uhr. Regional und Bio. Was bedeutet was für Geschmack, Natur und Klima? Marktplatz Donnerstag 10.08 Uhr. Lesende Mütter und ihre schreibenden Söhne. Ein Feature aus der Reihe Frauenliteraturmonat. Freitag 20.05 Uhr.